Erster die Männer von Ephraim fragten Gideon, warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht gerufen hast, als du gegen die Midianiter kämpfen wolltest? Sie stritten sehr heftig mit ihm. Zweiter Gideon antwortete ihnen, was habe ich denn im Vergleich zu euch erreicht? Ist nicht die Nachlese von Ephraim besser als die ganze Weinernte von Abisa? Dritter Gott hat die midianitischen Fürsten Oreb und Seb in eure Hände gegeben. Was konnte ich im Vergleich zu euch tun? Als er das sagte, legte sich ihr Zorn, und sie ließen von ihm ab. Vierter als Gideon mit seinen 300 Männern an den Jordan kam, überquerten sie ihn, obwohl sie von der Verfolgung sehr erschöpft waren. Fünfter er bat die Leute von Sukkot, gebt meinen Männern bitte Brotkuchen, denn sie sind sehr müde, weil ich die midianitischen Könige Seba und Salmunna verfolge. Sechster aber die Anführer der Stadt fragten, hast du Seba und Salmunna denn schon gefangen, dass wir deinem Heer Brot geben sollten? Siebter Gideon erwiderte, gut. Wenn der Herr Seba und Salmunna in meine Hände gibt, dann werde ich eure Körper mit Dornen und Disteln aus der Wüste zerschlagen. Achter von dort zog er weiter nach Pnuel und sprach die Leute dort auf dieselbe Weise an. Aber die Bürger von Pnuel gaben ihm dieselbe Antwort wie die Bürger von Sukkot. Neunter da antwortete er auch den Bürgern von Pnuel, wenn ich sicher zurückkomme, werde ich diesen Turm niederreißen. Zehnter Seba und Salmunna waren mit ihrem Heer in Kakor, es waren ungefähr 15.000 Männer, die vom ganzen Heer der Leute aus dem Osten übrig geblieben waren, denn 120.000 bewaffnete Männer waren bereits gefallen. Elfter Gideon marschierte auf der Karawanenstraße östlich von Noba und Jogbeha und überfiel das Lager, während das Heer sorglos dalag. Zwölfter Seba und Salmunna flohen, aber Gideon jagte ihnen nach und nahm die beiden midianitischen Könige Seba und Salmunna gefangen, während er das ganze Heer auseinandertrieb. Dreizehnter danach kehrte Gideon, der Sohn des Josch, von seinem Feldzug über den Pass von Heres zurück. Vierzehnter dann griff er einen jungen Mann aus Sukkot auf, fragte ihn aus, und dieser musste ihm die Namen der 77 Anführer und ältesten Bürger von Sukkot aufschreiben. 15. Als er dann zu den Bürgern von Sukkot kam, rief er, hier sind Seba und Salmunna, wegen derer ihr mich verspottet habt mit der Frage, hast du Seba und Salmunna denn schon gefangen, dass wir deinen ermatteten Leuten Brot geben sollten? 16. Damit ergriff er die Anführer der Stadt und dazu Dornen und Disteln aus der Wüste und züchtigte damit die Bürger von Sukkot. 17. Die Burg von Pnuel zerstörte er und tötete die Bürger der Stadt. 18. Danach fragte er Seba und Salmunna, wie sahen die Männer aus, die ihr am Tabor getötet habt? Sie antworteten, sie sahen genau aus wie du, jeder von ihnen sah aus wie ein Königssohn. 19. Er sagte, es waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So wahr der Herr lebt, hättet ihr sie am Leben gelassen, dann hätte ich euch nicht getötet. 20. Dann rief er seinem ältesten Sohn Jeter zu, steh auf und töte sie. Aber der Junge zog sein Schwert nicht, weil er Angst hatte, denn er war noch sehr jung. 21. Da sagten Seba und Salmunna, steh du auf und töte uns, denn die Kraft eines Mannes ist größer. Da stand Gideon auf und tötete Seba und Salmunna. Er nahm auch die kleinen Monde, die ihre Kamele an den Hälsen trugen. 22. Danach baten die Männer Israels Gideon, herrsche über uns, du, dein Sohn und der Sohn deines Sohnes. Denn du hast uns aus der Gewalt der Midianiter befreit. 23. Gideon aber erwiderte ihnen, weder ich noch mein Sohn sollen über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. 24. Dann sprach Gideon zu ihnen, ich möchte euch um etwas bitten, gebt mir jeder die Ringe, die er erbeutet hat. Sie trugen nämlich goldene Ringe, weil sie Ismaeliter waren. 25. Sie antworteten, die geben wir dir gerne. Und sie breiteten einen Mantel aus, und jeder warf die von ihm erbeuteten Ringe darauf. 26. Das Gewicht der goldenen Ringe, die er erbat, betrug 1.700 Goldsekel. Zusätzlich zu den Monden, den Ohrringen und den Purpurgewändern, die die midianitischen Könige trugen, sowie den Halsbändern an den Hälsen ihrer Kamele. 27. Gideon ließ daraus einen Ephod anfertigen und stellte ihn in seiner Heimatstadt Ophra auf, und ganz Israel trieb dort Abgötterei damit, was für Gideon und seine Familie zu einer Falle wurde. 28. So wurden die Midianiter vor den Israeliten gedemütigt, so dass sie sich nicht wieder erheben konnten. Und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. 29. Danach ging Jerubbaal, der Sohn des Josch, nach Hause und blieb fortan in seinem Haus. 30. Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. 31. Und seine Nebenfrau, die er in Sichem hatte, gebar ihm ebenfalls einen Sohn, den er Abimelech nannte. 32. Gideon, der Sohn des Josch, starb in hohem Alter und wurde im Grab seines Vaters Josch in Ophra der Abisräter begraben. 33. Als Gideon tot war, trieben die Israeliten wieder Abgötterei mit den Baalen und nahmen sich den Bundesbaal zum Gott. 34. Und die Israeliten dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie aus der Gewalt all ihrer Feinde ringsum befreit hatte. 35. Sie zeigten auch keine Liebe zur Familie Jerubbaals, Gideons, obwohl er Israel so viele gute Taten erwiesen hatte.